manche Träne aus meinen Augen ist gefallen in den Schnee. Seine kalten Flocken saugen durstig ein das heiße in the size of me. When the Gräser sprossen so springt in Schollen und der weiche Schnee zerrinnt. Und der weiche Schnee zerrinnt. Folge nach nur meinen Tränen, nimm dich bald das Bächlein auf, nimm dich bald das Bächlein auf. Mit ihm die Stadt durchziehen, muntre Straßen ein und aus. Fühlst du meine Tränen glühen, da ist meiner Liebsten aus. Bye.